3b. Kaum hat Hanna den Anrufbeantworter abgehört, klingelt schon das Telefon. Hören Sie und ergänzen Sie den Text. Dialog 1. Firma Transakt Weber am Apparat, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Weber. Ist Herr Huber schon im Haus? Leider noch nicht, Herr Wegele. Er kommt heute ein bisschen später. Soll ich ihm etwas ausrichten? Gerne. Er soll mich bitte kurz zurückrufen und mir die Telefonnummer von unserem Partner in Toulouse durchgeben. Das richte ich ihm gern aus, Herr Wegele. Ich denke, spätestens um 10.30 Uhr ist er im Büro. Vielen Dank und einen schönen Tag, Frau Weber. Auf Wiederhören. Ihnen auch. Auf Wiederhören. Dialog 2. Firma Transakt Weber am Apparat. Guten Morgen. Guten Morgen, hier spricht Bitu. Kann ich bitte Herrn Huber sprechen? Tut mir leid, er ist heute Vormittag außer Haus. Kann ich ihm etwas ausrichten? Nein, danke, ich würde ihn gern persönlich sprechen. Kann ich später noch einmal anrufen? Selbstverständlich, so gegen 11 Uhr ist er sicher an seinem Platz. Gut, dann rufe ich um 11 Uhr noch einmal an. Vielen Dank. Gern. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dialog 3. Firma Transakt Weber am Apparat. Guten Morgen. Guten Morgen, Hanna. Hier ist Max. Na, wie geht's an deinem neuen Arbeitsplatz? Grüß dich, Max. Schön, dich zu hören. Ja, gut geht's. Aber du fehlst mir schon irgendwie. Und wie geht's im alten Büro? Wie immer. Nur, dass du nicht da bist. Das gefällt mir gar nicht. Wie wär's, Hanna? Gehen wir heute nach der Arbeit noch kurz in die Kneipe? So um 5:30? Gute Idee, Max. Dann erzähle ich dir alles in Ruhe. Jetzt habe ich wirklich viel zu tun. Treffen wir uns am Baldeplatz? Gut. Um 5:30 am Baldeplatz. Tschüss, bis später, Hanna. Und arbeite nicht zu viel. Du auch nicht. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.